Mann ist eine Legende. Red mit ihm über seine alten Filme, das findet er gut. Wie hießen die? So was darfst du mich doch nicht fragen. Platz 5. Big Eyes von Tim Burton. Sieh dir dieses Kind an. Sie ist so traurig. Da möchte man gleich weinen. Ehemann erkennt Profitpotenzial der Bilder, die seine Frau malt, und behauptet, die seien von ihm. Amy Adams spielt anrührend. Christoph Waltz spielt Christoph Waltz. Wie unfassbar präzise hat Ernst Lubitsch das mit dem Starsein und dem Spielen schon einst sein oder nicht sein auf den Punkt gebracht. Weil du glaubst, ich spiele dich damit an die Wand. Das wirst du sowieso nicht schaffen. Natürlich, du bist ja der größte Schauspieler der Welt, das weiß ja jeder, besonders du. Es wird ja langsam lächerlich, wie du alles überspielst. Wo waren wir? Ja, Big Eyes. So recht kann sich Tim Burton nicht entscheiden, ob er eine leise Emanzipationsgeschichte erzählen will oder eine grelle Satire auf den Kunstmarkt. Gemessen an seiner wunderbaren Alice im Wunderland-Verfilmung oder, Jahre früher, an Edward mit den Scherenhänden, scheint Big Eyes zu sehr angesiedelt in einer zu normal ausgestatteten Realität. Und in diesem Normalo-Kosmos findet Tim Burton nicht zu seiner künstlerischen Kraft. Welchen Beruf hat mein Vater? Du, ja. Mein Vater ist Maurer. Deiner? Mein Vater ist Pflücker. Platz 4. Mein Herz tanzt von Eran Rickles. Wert? Mein Vater ist Terrorist. Hier ist er noch Junge, dann wird Eyad erster israelischer Araber an einer Eliteschule in Jerusalem, der sich in eine Jüdin verliebt. Den Ärger kriege ich, sagt Filmemacher Eran Rickles, wenn ich Palästinenser auf der Leinwand als menschliche Wesen zeige. My own experience with my own films is that, you know, once I introduce Palestinians on the screen and make them human, then the trouble begins. Es sind aber Respekt, Anerkennung und Liebe, sagt Rickles, mit denen du die Gewalt und das Getrenntsein überwinden kannst. Mein Herz tanzt, emotionales und politisches Kino. Platz 3. Kiss the Cook. So schmeckt das Leben von Jon Favreau. Kino ist im Übrigen ein hinterhältiges Medium. Es trickst uns aus, überfordert uns, unterfordert uns. Manchmal merken wir das, manchmal aber eben nicht. Und dann wird's übrigens besonders spannend. Also gehst ins Kino, du schaust einen Film wie Kiss the Cook. Vorhersehbare Geschichte. Chef Koch verliert den Job, erinnert sich an seine Anfänge und fährt... Du wirst lachen. Ich hab einen Imbisswagen. Du hast den verfluchten Taco-Wagen? Fährt mit Sohn und bestem Kumpel, auch Koch, durchs Land. Weil der Kleine erfahren in den neuen Medien, ich habe ein Foto in deinem Account getweetet, von Anfang an alles getwittert hat, wächst sich die Sache zum kulinarischen Geheimtipp aus. Alles nicht sonderlich originell, aber, und jetzt kommt das Hinterhältige, trotzdem verpasst uns Jon Favreau, Regisseur von Blockbuster-Stücken wie Iron Man, Iron Man 2 oder Cowboys und Aliens, in seinem, in Anführungsstrichen, kleinen Film Kiss the Cook, eine Dosis Saftigkeit und Lebenslust, die es in sich hat. Und an deren Widerstand jede sich filmkritisch geben wollende Ratio scheitern muss. War im Kino, habe Hunger bekommen, könnte der Komplementärsatz zu Kafkas War im Kino, habe geweint lauten. Immer geht es um Sinnlichkeit, mit der der Film uns beschenkt. Das, was Alan Rickmans Film über die Gartenbaukunst zu Zeiten Ludwigs des 14. Platz 2. Die Gärtnerin von Versailles von Alan Rickman. Was Rickmans Film leider abgeht. Bis auf eine Ausnahme. Wenn die Frauen in einem Hinterzimmer des Palastes über den Tod ihrer Kinder reden, ein Tabu in der höfischen Öffentlichkeit des 17. Jahrhunderts, dann öffnet sich im Film Die Gärtnerin von Versailles für einen Moment ein Fenster zu Lebendigkeit, zu der eben auch Trauer gehört. Platz 1. Die Frau in Gold von Simon Curtis. Mein Onkel hatte Gustav Klimt beauftragt, sie zu malen. Helen Mirren in einem Film über Raubkunst. Die Frau in Gold erzählt vom Kampf der rechtmäßigen Erben um die Rückgabe mehrerer Klimt-Gemälde durch den Staat Österreich. In Rückblenden aus dem Wien der 1920er und 30er Jahre. Die Nazis kamen in unser Haus und nahmen sie von der Wand. In diesen Erinnerungen im Film entsteht eine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn dieses Leben von einem Tag auf den anderen zerstört wird, wenn das, was lieb, teuer, was bedeutend ist, entrissen, gestohlen wird. Vertreibung, Flucht, Verlust. Merkwürdig, wie aktuell ein Film wie Die Frau in Gold auf einmal erscheint.